Weiten oder Weiten wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Deuteln der Seligkeit für mich. Wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen oder Weiden wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Deuteln wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Oder Weiten wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Deuteln wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. So bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund. Hast dich meiner Erbarmen? Ja, Papageno. Und wenn du versprichst, mir ewig treu zu bleiben, dann sollst du sehen, wie zärtlich dein Weibchen dich lieben wird. Nur nicht so hastig, mein alter Engel. So ein Bündnis braucht doch auch seine Überlegung. Papageno, ich rate dir, zaudere nicht. Deine Hand, oder du bist auf immer eingekerkert bei Wasser und Brot. Wasser trinken, allein sein? Nein, da will ich doch lieber dich alte nehmen. Hier hast du meine Hand mit der Versicherung, dass ich dir immer treu bleibe. Solange ich keine schönere finde. Das schwörst du? Ja, ich schwöre. Papageno, sieh mich an! Papagena, wie hast du dich verwandelt? Du bist wirklich 18 Jahre, jung, schön. Komm in meine Arme. Zurück, Papageno! Du bist noch nicht würdig, dieses junge Weib in die Arme zu schließen.